Elftes Kapitel. Das Zimmer. Als er erwachte, es war immer noch Nacht, gegen 22:30, er musste bei 3 Stunden geschlafen haben, dachte er, befand er sich in einem Zimmer, das er verwundert und nicht ohne Besorgnis, aber doch mit einer gewissen Befriedigung betrachtete. Da er Krankenzimmer hasste, gefiel es ihm, dass dieser Raum mehr einem Studio glich, einem technischen Raum, kalt und unpersönlich, soweit er dies im blauen Schein der Nachttischlampe erkennen konnte, die man zu seiner Linken hatte brennen lassen. Das Bett, in welchem er nun im Nachthemd gut zugedeckt lag, war immer noch der gleiche Rollwagen, auf dem man ihn hereingebracht hatte. Er erkannte ihn sofort, wenn er auch mit einigen Handgriffen verändert worden war. »Man ist hier praktisch«, sagte der Alte halblaut in die Stille hinein. Er ließ den Lichtkegel der nach allen Seiten drehbaren Lampe durch den Raum gleiten. Ein Vorhang tauchte auf, hinter dem sich das Fenster verbergen musste. Er war mit seltsamen Pflanzen und Tieren bestickt, die im Lichte aufleuchteten. »Man sieht, dass ich auf der Jagd bin.« Er legte sich ins Kissen zurück und überdachte das nun Erreichte. Es war wenig genug. Er hatte seinen Plan durchgeführt. Nun hieß es, das Begonnene weiterzuverfolgen, um die Fäden des Netzes dichter zu weben. Es war notwendig zu handeln. Doch wie er handeln musste und wo er ansetzen konnte, wusste er nicht. Er drückte einen Knopf nieder, der sich auf dem Tischchen befand. Schwester Clary erschien. »Sieh da unsere Krankenschwester aus Biglen an der Eisenbahnlinie Burgdorf-Thun. Da sieht man, wie ich die Schweiz kenne, als alter Auslandschweizer.« »So, Herr Kramer, was ist denn? Endlich erwacht?« Sie hatte die runden Arme in die Hüften gestemmt. Der Alte schaute von Neuem auf seine Armbanduhr. »Es ist erst 22:30.« »Haben Sie Hunger?« »Nein.« Der Kommissär fühlte sich schwach. »Sehen Sie nicht einmal Hunger haben, der Herr. Ich werde die Doktorin rufen, die haben Sie ja kennengelernt. Die wird Ihnen noch eine Spritze geben.« »Unsinn. Ich habe noch keine Spritze bekommen. Drehen Sie lieber die Deckenlampe an. Ich will mir einmal dieses Zimmer besehen. Man muss doch wissen, wo man liegt.« Er war recht ärgerlich. Ein weißes, doch nicht blendendes Licht strahlte auf, von dem man nicht recht wusste, woher es kam. Der Raum trat in der neuen Beleuchtung noch deutlicher hervor. Über dem Alten war die Decke ein einziger Spiegel, wie er erst jetzt zu seinem Missvergnügen bemerkte. Denn sich selbst so ständig über sich zu haben, musste nicht recht geheuer sein. »Über all diese Spiegeldecken, es ist zum Verrücktwerden«, dachte er, im Geheimen über das Skelett entsetzt, das ihm von da oben entgegenstarrte, wenn er hinsah, und das er selbst war. »Der Spiegel lügt. Es gibt solche Spiegel, die alles verzerren. Ich kann nicht so abgemagert sein.« Er sah sich weiter im Zimmer um, vergaß die unbeweglich wartende Schwester. Links von ihm war die Wand aus Glas, das auf einer grauen Materie lag, in die nackte Gestalten tanzende Frauen und Männer geritzt waren, rein linear und doch plastisch. Und von der rechten, grüngrauen Wand hing wie ein Flügel zwischen Tür und Vorhang Rembrandts Anatomie in den Raum hinein. Scheinbar sinnlos und doch berechnet. Eine Zusammenstellung, die dem Raum etwas Frivoles gab, umso mehr, als über der Türe, in der die Schwester stand, ein schwarzes, rohes Holzkreuz hing. »Nun, Schwester«, sagte er, noch immer verwundert, dass sich das Zimmer durch die Beleuchtung so verändert hatte. Denn ihm war vorher nur der Vorhang aufgefallen. Und von den tanzenden Frauen und Männern, von der Anatomie und vom Kreuz, hat er nichts gesehen. Doch nun, auch von Besorgnis erfüllt, die ihm diese unbekannte Welt einflößte. »Nun, Schwester, das ist ein merkwürdiges Zimmer für ein Spital, das doch die Leute gesund machen soll und nicht verrückt.« »Wir sind auf dem Sonnenstein.« Schwester Clary faltete die Hände über dem Bauch, leuchtend vor Biederkeit. »Wir gehen auf alle Wünsche ein.« auf die Frömmsten und auf die anderen. Ehrenwort, wenn Ihnen die Anatomie nicht passt, bitte, Sie können die Geburt der Venus von Botticelli haben oder einen Picasso. Ein schon lieber Ritter, Tod und Teufel. Schwester Clary zog ein Notizbuch hervor. Ritter, Tod und Teufel, notierte sie. Das wird morgen montiert. Ein schönes Bild für ein Sterbezimmer. Ich gratuliere. Der Herr haben einen guten Geschmack. Der Alte war über die Grobheit dieser Schwester Clary erstaunt. Ich denke, so weit ist es mit mir wohl noch nicht. Schwester Clary wackelte bedächtig mit ihrem roten, fleischigen Kopf. Doch, hier wird nur gestorben, ausschließlich. Ich habe noch niemanden gesehen, der die Abteilung 3 verlassen hätte. Und Sie sind auf der Abteilung 3. Da lässt sich nichts dagegen machen. Jeder muss einmal sterben. Lesen Sie, was ich darüber geschrieben habe. Es ist in der Druckerei Lirti in Walkringen erschienen. Die Schwester zog aus ihrem Busen ein kleines Traktätchen, das sie dem Alten auf das Bett legte. Clary Glauber, der Tod, das Ziel und der Zweck unseres Lebenswandels, ein praktischer Leitfaden. Ob sie nun die Ärztin holen solle, fragte sie triumphierend. Nein, antwortete der Kommissär, immer noch das Ziel und den Zweck unseres Lebenswandels in den Händen. Die habe ich nicht nötig. Aber den Vorhang möchte ich auf der Seite. Und das Fenster offen. Der Vorhang wurde zur Seite geschoben. Das Licht erlosch. Auch die Nachttischlampe drehte der Alte aus. Die massige Gestalt der Schwester Clary verschwand im erleuchteten Rechteck der Türe. Doch bevor sich diese schloss, fragte er: Schwester, noch einmal, Sie geben auf alles unverblümt genug Antwort, um mir auch hier die Wahrheit zu sagen. Gibt es in diesem Haus einen Zwerg? Natürlich, kam es brutal vom Rechteck her. Sie haben ihn ja gesehen. Dann schloss sich die Türe. Unsinn, dachte er. Ich werde die Abteilung 3 verlassen. Das ist auch gar keine Kunst. Ich werde mit Hungertobel telefonieren. Ich bin zu krank, um irgendetwas Vernünftiges gegen Emmenberger zu unternehmen. Morgen kehre ich in Salem zurück. Er fürchtete sich und schämte sich nicht, es zu gestehen. Draußen war die Nacht und um ihn die Finsternis des Zimmers. Der Alte lag auf seinem Bett, fast ohne zu atmen. Einmal müssen die Glocken zu hören sein, dachte er. Die Glocken Zürichs, wenn sie das neue Jahr einläuten. Von irgendwoher schlug es 12. Der Alte wartete. Von neuem schlug es von irgendwoher. Dann noch einmal. Immer 12 unbarmherzige Schläge. Schlag um Schlag. Wie Hammerschläge an ein Tor von Erz. Kein Geläute. Kein, wenn auch noch so ferner Aufschrei irgendeiner versammelten glücklichen Menschenmenge. Das neue Jahr kam schweigend. Die Welt ist tot, dachte der Kommissär, und immer wieder: Die Welt ist tot. Die Welt ist tot. Auf seiner Stirne spürte er kalten Schweiß, Tropfen, die langsam seiner Schläfe entlang glitten. Die Augen hatte er weit aufgerissen. Er lag unbeweglich, demütig. Noch einmal hörte er von ferne 12 Schläge über einer öden Stadt verhallend. Dann war es ihm, als versinke er in irgendein uferloses Meer, in irgendeine Finsternis. Im Morgengrauen wachte er auf, in der Dämmerung des neuen Tages. Sie haben das neue Jahr nicht eingeläutet, dachte er immer wieder. Das Zimmer war bedrohlicher denn je. Lange starrte er in die beginnende Helle, in diese sich lichtenden, grüngrauen Schatten, bis er begriff, das Fenster war vergittert. Zwölftes Kapitel. Dr. Marlock. Da wäre er nun aufgewacht, sagte eine Stimme von der Türe her zum Kommissär, der nach dem vergitterten Fenster starrte. Ins Zimmer, das sich immer mehr mit einem nebligen, schemenhaften Morgen füllte, trat im weißen Ärztekittel ein altes Weib, wie es schien, mit welken, verschwollenen Zügen, in welchen Bärlach nur mühsam und mit Entsetzen das Antlitz der Ärztin erkannte, die er mit Emmenberger im Operationssaal gesehen hatte. Er starrte sie müde und von Ekel geschüttelt an. Ohne sich um den Kommissär zu kümmern, streifte sie den Rock zurück und stieß sich eine Spritze durch den Strumpf in den Oberschenkel. Dann, nachdem sie die Injektion gemacht hatte, richtete sie sich auf, zog einen Handspiegel hervor und schminkte sich. Gebannt verfolgte der Alte den Vorgang. Er schien für das Weib nicht mehr vorhanden zu sein. Ihre Züge verloren das Gemeine und bekamen wieder die Frische und die Klarheit, die er an ihr bemerkt hatte, so dass, unbeweglich an den Türpfosten gelehnt, nun die Frau im Zimmer stand, deren Schönheit ihm bei seiner Ankunft aufgefallen war. »Ich verstehe«, sagte der Alte langsam, aus seiner Erstarrung erwachend, aber noch immer erschöpft und verwirrt. »Morphium?« »Gewiss. Das braucht man in dieser Welt, Kommissar Bärlach.« Der Alte starrte in den Morgen hinaus, der sich verfinsterte. Denn nun floss draußen der Regen nieder, hinein in den Schnee, der von der Nacht her noch liegen musste. Und dann sagte er leise wie beiläufig, »Sie wissen, wer ich bin.« Dann starrte er wieder hinaus. »Wir wissen, wer Sie sind«, stellte nun auch die Ärztin fest. Immer noch an die Türe gelehnt, beide Hände in den Taschen ihres Berufsmantels vergraben. »Wie man darauf gekommen sei«, fragte er, und war eigentlich gar nicht neugierig. Sie warf ihm eine Zeitung aufs Bett. Es war der Bund. Auf der ersten Seite war sein Bild, wie der Alte gleich feststellte, eine Aufnahme vom Frühling her, da er noch die Ormont Brasil rauchte. Und darunter stand: Der Kommissär der Stadtpolizei Bern, Hans Bärlach, in den Ruhestand getreten. Natürlich. Dann sah er, als er nun verblüfft und verärgert einen zweiten Blick auf die Zeitung warf, das Datum der Ausgabe. Es war das erste Mal, dass er die Haltung verlor. Das Datum. Das Datum, Ärztin. Das Datum der Zeitung. Nun? Fragte sie, ohne auch nur das Gesicht zu verziehen. »Es ist der 5. Januar«, keuchte der Kommissär verzweifelt, der nun das Ausbleiben der Neujahrsglocken, die ganze fürchterliche vergangene Nacht begriff. »Ob er ein anderes Datum erwartet habe?«, fragte sie spöttisch und sichtlich auch neugierig, indem sie die Brauen ein wenig hob. »Was haben Sie mit mir gemacht?« Er versuchte, sich aufzurichten, doch fiel er kraftlos ins Bett zurück. Noch einige Male ruderten die Arme in der Luft herum, dann lag er wieder unbeweglich. Die Ärztin zog ein Etui hervor, dem sie eine Zigarette entnahm. Sie schien von allem unberührt zu sein. »Ich wünsche nicht, dass man in meinem Zimmer raucht.« »Das Fenster ist vergittert.« Die Ärztin deutete mit dem Kopf dorthin, wo hinter den Eisenstäben der Regen niederrann. »Ich glaube nicht, dass Sie etwas zu bestimmen haben.« Dann wandte sie sich dem Alten zu und stand nun vor seinem Bett, die Hände in den Taschen des Mantels. »Insulin. Der Chef hat eine Insulinkur mit Ihnen gemacht. Seine Spezialität.« Sie lachte. »Wollen Sie den Mann denn verhaften?« »Emmenberger hat einen deutschen Arzt namens Nele ermordet und ohne Narkose operiert.« Bärlach fühlte, dass er die Ärztin gewinnen musste. Er war entschlossen, alles zu wagen. »Er hat noch viel mehr gemacht, unser Doktor.« »Sie wissen es?« »Gewiss.« »Sie geben zu, dass Emmenberger unter dem Namen Nele Lagerarzt in Stutthof war.« »Natürlich.« »Auch den Mord an Nele geben Sie zu.« »Warum nicht?« Bärlach, der so mit einem Schlag seinen Verdacht bestätigt fand, diesen ungeheuerlichen, abstrusen Verdacht aus Hungertobels Erbleichen und aus einer alten Fotografie herausgelesen, den er diese endlosen Tage wie eine Riesenlast mit sich geschleppt hatte, blickte erschöpft nach dem Fenster. Dem Gitter entlang rollten einzelne silbern leuchtende Wassertropfen. Er hatte sich nach diesem Augenblick des Wissens gesehnt, als nach einem Augenblick der Ruhe. »Wenn Sie alles wissen, sind Sie mitschuldig«, Seine Stimme klang müde und traurig. Die Ärztin blickte mit einem so merkwürdigen Blick auf ihn nieder, dass ihn ihr Schweigen beunruhigte. Sie streifte ihren rechten Ärmel hoch. In den Unterarm, tief ins Fleisch, war eine Ziffer gebrannt, wie bei einem Stück Vieh. Muss ich Ihnen noch den Rücken zeigen? Sie waren im Konzentrationslager? Rief der Kommissär bestürzt aus und starrte nach ihr, mühsam, halb aufgerichtet, indem er sich auf den rechten Arm stützte. Edith Marlock, Häftling 4466 im Vernichtungslager Stutthof bei Danzig. Ihre Stimme war kalt und erstorben. Der Alte fiel in die Kissen zurück. Er verfluchte seine Krankheit, seine Schwäche, seine Hilflosigkeit. Ich war Kommunistin. Sie schob den Ärmel hinunter. Und wie konnten Sie das Lager überstehen? Das ist einfach. Sie hielt seinen Blick so gleichgültig aus, als könne sie nichts mehr bewegen. Kein menschliches Gefühl und kein noch so entsetzliches Schicksal. Ich bin Emmenbergers Geliebte geworden. Das ist doch unmöglich. Sie sah ihn verwundert an. Ein Folterknecht erbarmte sich einer dahinsiechenden Hündin. Die Chance, einen SS-Arzt zu ihrem Geliebten zu bekommen, haben nur wenige von uns Frauen im Lager Stutthof gehabt. Jeder Weg, sich zu retten, ist gut. Sie versuchen ja nun auch alles, vom Sonnenstein loszukommen. Fiebernd und zitternd versuchte er, sich zum dritten Mal aufzurichten. Sind Sie immer noch seine Geliebte? Natürlich. Warum nicht? Das könne sie doch nicht. Emmenberger sei ein Ungeheuer, schrie Berlach. Sie waren Kommunistin. Da haben Sie doch Ihre Überzeugung. Ja, ich hatte meine Überzeugung. Ich war überzeugt, dass man dieses traurige Ding da aus Stein und Lehm, das sich um die Sonne dreht, unsere Erde lieben müsse. Dass es unsere Pflicht sei, dieser Menschheit im Namen der Vernunft zu helfen, aus der Armut und aus der Ausbeutung herauszukommen. Mein Glaube war keine Phrase. Und als der Postkartenmaler mit dem lächerlichen Schnurrbart und der kitschigen Stirnlocke die Macht übernahm, wie der fachgemäße Ausdruck für das Verbrechen heißt, das er von nun an trieb, bin ich nach dem Lande geflüchtet, an das ich, wie alle Kommunisten, geglaubt habe. Zu unser aller tugendhaftem Mütterlein nach der ehrwürdigen Sowjetunion. Oh, ich hatte meine Überzeugung und setzte sie der Welt entgegen. Ich war wie Sie entschlossen, Kommissär, gegen das Böse zu kämpfen, bis an meines Lebens seliges Ende. Wir dürfen diesen Kampf nicht aufgeben. Berlach lag wieder vor Kälte schlotternd in den Kissen. Dann schauen Sie in den Spiegel über Ihnen, möchte ich bitten. Ich habe mich schon gesehen. Er vermied ängstlich den Blick nach oben. Sie lachte. Ein schönes Skelett, nicht wahr, grinst Ihnen da entgegen, den Kriminalkommissär der Stadt Bern darstellend. Unser Lehrsatz vom Kampf gegen das Böse, der nie, unter keinen Umständen und unter keinen Verhältnissen aufgegeben werden darf, stimmt im luftleeren Raum. Oder was dasselbe ist, auf dem Schreibtisch. Aber nicht auf dem Planeten, auf dem wir durch das Weltall rasen wie Hexen auf einem Besen. Mein Glaube war so groß, dass ich nicht verzweifelte, als ich in das Elend der russischen Massen einging, in die Trostlosigkeit dieses gewaltigen Landes, das keine Gewalt, sondern nur noch die Freiheit des Geistes zu adeln vermöchte. Als die Russen mich in ihre Gefängnisse vergruben und mich ohne Verhör und ohne Urteil von einem Lager ins andere schoben, ohne dass ich wusste, wozu, zweifelte ich nicht, dass auch dies im großen Plan der Geschichte einen Sinn habe. Als der famose Pakt zustande kam, den Herr Stalin mit Herrn Hitler schloss, sah ich dessen Notwendigkeit ein. Galt es doch, das große kommunistische Vaterland zu erhalten. Als ich jedoch eines Morgens, nach wochenlanger Fahrt in irgendeinem Viehwagen, von Sibirien her von russischen Soldaten, tief im Winter des Jahres 40, mitten in einer Schar zerlumpter Gestalten über eine jämmerliche Holzbrücke getrieben wurde, unter der sich träge ein schmutziger Fluss dahinschleppte, Eis und Holz treibend. Und als uns am anderen Ufer die aus den Morgennebeln tauchenden schwarzen Gestalten der SS in Empfang nahmen, begriff ich den Verrat, der da getrieben wurde. Nicht nur an uns gottverlassenen armen Teufeln, die nun Stutthof entgegenwankten. Nein, auch an der Idee des Kommunismus selbst, der doch nur einen Sinn haben kann, wenn er eins ist mit der Idee der Nächstenliebe und der Menschlichkeit. Doch jetzt bin ich über die Brücke gegangen, Kommissär. Für immer über diesen schwarzen, schwankenden Steg, unter dem der Bug dahinfließt. So heißt dieser Tartarus. Ich weiß nun, wie der Mensch beschaffen ist. So nämlich, dass man alles mit ihm machen kann, was sich je ein Machthaber oder je ein Emmenberger zu seinem Vergnügen und seinen Theorien zuliebe erdenkt. Dass man aus dem Munde der Menschen jedes Geständnis zu erpressen vermag. Denn der menschliche Wille ist begrenzt, die Zahl der Foltern Legion. Lasst jede Hoffnung fahren, die ihr mich durchschreitet. Ich ließ jede Hoffnung fahren. Es ist Unsinn, sich zu wehren und sich für eine bessere Welt einzusetzen. Der Mensch selbst wünscht seine Hölle herbei, bereitet sie in seinen Gedanken vor und leitet sie mit seinen Taten ein. Überall dasselbe, im Stutthof und hier im Sonnenstein. Dieselbe schaurige Melodie, die aus dem Abgrund der menschlichen Seele in düsteren Akkorden aufsteigt. War das Lager bei Danzig die Hölle der Juden, der Christen und Kommunisten, so ist dieses Spital hier, mitten im braven Zürich, die Hölle der Reichen. Was verstehen Sie darunter? Das sind seltsame Worte, die Sie da brauchen. Gebannt folgte Berlach der Ärztin, die ihn gleichermaßen faszinierte und erschreckte. Sie sind neugierig und scheinen stolz darauf zu sein. Sie wagten sich in einen Fuchsbau, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Zählen Sie nicht auf mich. Mir sind die Menschen gleichgültig, auch Emmenberger, der doch mein Geliebter ist. Dreizehntes Kapitel: Die Hölle der Reichen. Warum? Um dieser verlorenen Welt willen, Kommissär, haben Sie sich denn nicht mit Ihren täglichen Diebstählen begnügt? Und wozu denn mussten Sie in den Sonnenstein dringen, wo Sie nichts zu suchen haben? Doch ein ausgedienter Polizeihund verlangt nach Höherem, denke ich. Die Ärztin lachte. Das Unrecht ist dort aufzusuchen, wo es zu finden ist. Das Gesetz ist das Gesetz. Ich sehe, Sie lieben die Mathematik, entgegnete sie und steckte sich eine neue Zigarette in Brand. Immer noch stand sie an seinem Bett, nicht zögernd und behutsam, wie man sich dem Lager eines Kranken nähert, sondern so, wie man neben einem Verbrecher steht, der schon auf den Schragen gebunden ist und dessen Tod man als richtig und wünschenswert erkannt hat, als eine sachliche Prozedur, die ein nutzloses Dasein auslöscht. Das habe ich mir schon gleich gedacht, dass Sie zu jener Sorte von Narren gehören, die auf die Mathematik schwören. Das Gesetz ist das Gesetz. X ist gleich X. Die ungeheuerlichste Phrase, die je in den ewig blutigen, ewig nächtlichen Himmel stieg, der über uns hängt. Wie wenn es eine Bestimmung über Menschen gäbe, die ohne Rücksicht auf das Maß der Macht gelten könnte, die ein Mensch besitzt. Das Gesetz ist nicht das Gesetz, sondern die Macht. Dieser Spruch steht über den Tälern geschrieben, in denen wir zugrunde gehen. Nichts ist sich selber in dieser Welt, alles ist Lüge. Wenn wir Gesetz sagen, meinen wir Macht. Sprechen wir das Wort Macht aus, denken wir an Reichtum. Und kommt das Wort Reichtum über unsere Lippen, so hoffen wir, die Laster der Welt zu genießen. Das Gesetz ist das Laster. Das Gesetz ist der Reichtum, das Gesetz sind die Kanonen, die Trusts, die Parteien. Was wir auch sagen, nie ist es unlogisch. Es sei denn der Satz, das Gesetz sei das Gesetz, der allein die Lüge ist. Die Mathematik lügt. Die Vernunft, der Verstand, die Kunst, alle lügen. Was wollen Sie denn, Kommissär? Da werden wir, ohne gefragt zu werden, auf irgendeine brüchige Scholle gesetzt. Wir wissen nicht, wozu. Da stieren wir in ein Weltall hinein, ungeheuer an Leere und ungeheuer an Fülle, eine sinnlose Verschwendung, und da treiben wir den fernen Katarakten entgegen, die einmal kommen müssen. Das Einzige, was wir wissen. So leben wir, um zu sterben. So atmen und sprechen wir, so lieben wir, und so haben wir Kinder und Kindeskinder, um mit ihnen, die wir lieben, und die wir aus unserem Fleisch hervorgebracht haben, in Aas verwandelt zu werden, um in die gleichgültigen, toten Elemente zu verfallen, aus denen wir zusammengesetzt sind. Die Karten wurden gemischt, ausgespielt und zusammengeräumt. C'est ça. Und weil wir nichts anderes haben als diese treibende Scholle von Dreck und Eis, an die wir uns klammern, so wünschen wir, dass dieses unser einziges Leben, diese flüchtige Minute, angesichts des Regenbogens, der sich über dem Gischt und dem Dampf des Abgrunds spannt, ein glückliches sei, dass uns der Überfluss der Erde geschenkt werde, die kurze Zeit, da sie uns zu tragen vermag, sie, die einzige, wenn auch armselige Gnade, die uns verliehen wurde. Doch dies ist nicht so und wird nie so sein. Und das Verbrechen, Kommissär, besteht nicht darin, dass es nicht so ist, dass es Armut und Elend gibt, sondern darin, dass es Arme und Reiche gibt. Dass das Schiff, das uns alle hinunterreißt, mit dem wir alle versinken, noch Kabinen für die Mächtigen und Reichen neben den Massenquartieren der Elenden besitzt. Wir müssen alle sterben, sagt man, da spiele dies keine Rolle, sterben sei sterben. Oh, diese possenhafte Mathematik! Eines ist das Sterben der Armen, ein anderes das Sterben der Reichen und der Mächtigen. Und eine Welt zwischen ihnen. Jene, in der sich die blutige Tragikomödie zwischen dem Schwachen und dem Mächtigen abspielt. Wie der Arme gelebt hat, stirbt er auch. Auf einem Sack im Keller, auf einer zerschlissenen Matratze, wenn's höher geht. Oder auf dem blutigen Feld der Ehre, wenn's hochkommt. Aber der Reiche stirbt anders. Er hat im Luxus gelebt und will nun im Luxus sterben. Er ist kultiviert und klatscht beim Krepieren in die Hände. Beifall, meine Freunde, die Theatervorstellung ist zu Ende. Das Leben war eine Pose, das Sterben eine Phrase, das Begräbnis eine Reklame und das Ganze ein Geschäft, c'est ça. Könnte ich Sie durch dieses Spital führen, Kommissär, durch diesen Sonnenstein, der mich zu dem gemacht hat, was ich nun bin? Weder Weib noch Mann, nur Fleisch, das immer größere Mengen Morphium braucht, um über diese Welt die Witze zu machen, die sie verdient. So würde ich Ihnen, einem ausgedienten, erledigten Polizisten, einmal zeigen, wie die Reichen sterben. Ich würde Ihnen die fantastischen Krankenzimmer aufschließen, diese bald kitschigen, bald raffinierten Räume, in denen sie verfaulen, diese glitzernden Zellen der Lust und der Qual, der Willkür und der Verbrechen. Berlach gab keine Antwort. Er lag da, krank und unbeweglich, das Gesicht abgewandt. Die Ärztin beugte sich über ihn. Ich würde Ihnen die Namen derer nennen, die hier zugrunde gingen und zugrunde gehen. Die Namen der Politiker, der Bankiers, der Industriellen, der Mätressen und der Witwen. Ruhmreiche Namen. Und jene unbekannter Schieber, die mit einem Dreh, der sie nichts kostet, die Millionen verdienen, die uns alles kosten. Da sterben sie dann in diesem Spital. Bald kommentieren sie das Absterben ihres Leibes mit blasphemischen Witzen. Bald bäumen sie sich auf und stoßen wilde Flüche über ihr Schicksal aus, alles zu besitzen und doch sterben zu müssen. Oder plärren die widerlichsten Gebete hinein in ihre Zimmer voll von Brokat und Seide, um nicht die Seligkeit hienieden mit der Seligkeit des Paradieses vertauschen zu müssen. Emmenberger gewährt ihnen alles und sie nehmen unersättlich, was er ihnen bietet. Aber sie brauchen noch mehr. Sie brauchen die Hoffnung. Auch dies gewährt er ihnen. Doch der Glaube, den sie ihm schenken, ist der Glaube an den Teufel. Und die Hoffnung, die er ihnen schenkt, ist die Hölle. Sie haben Gott verlassen und einen neuen Gott gefunden. Freiwillig unterziehen sich die Kranken den Torturen, begeistert über diesen Arzt, um nur noch einige Tage, einige Minuten länger zu leben, wie sie hoffen, um sich nicht von dem zu trennen, was sie mehr als Himmel und Hölle lieben, mehr als Seligkeit und die Verdammnis, von der Macht und von der Erde, die ihnen diese Macht verlieh. Auch hier operiert der Chef ohne Narkose. Alles, was Emmenberger in Stutthof tat, in dieser grauen, unübersichtlichen Barackenstadt auf der Ebene von Danzig, das tut er nun auch hier, mitten in der Schweiz, mitten in Zürich. Unberührt von der Polizei, von den Gesetzen dieses Landes. Ja, sogar im Namen der Wissenschaft und der Menschlichkeit. Unbeirrbar gibt er, was die Menschen von ihm wollen. Qualen, nichts als Qualen. Nein, schrie Berlach. Nein! Man muss diesen Menschen abschaffen. Dann müssen Sie die Menschheit abschaffen. Er schrie wieder sein heiseres, verzweifeltes Nein und richtete mühsam seinen Oberkörper auf. »Nein! Nein!« kam es aus seinem Munde, doch konnte er nur noch flüstern. Da berührte die Ärztin nachlässig seine rechte Schulter und er fiel hilflos zurück. »Nein! Nein!« röchelte er in den Kissen. »Sie Narr! Was wollen Sie mit Ihrem Nein, Nein? In den schwarzen Kohlengebieten, woher ich komme, habe ich auch mein Nein, Nein zu dieser Welt voll Not und Ausbeutung gesagt. Und fing an zu arbeiten. In der Partei. In den Abendschulen. Später auf der Universität und immer entschlossener und hartnäckiger in der Partei. Ich studierte und arbeitete um meines Nein, Nein willen. Aber jetzt, Kommissär, jetzt, wie ich in diesem Ärztekittel an diesem nebligen Morgen voll Schnee und Regen vor Ihnen stehe, weiß ich, dass dieses Nein, Nein sinnlos geworden ist. Denn die Erde ist zu alt, um noch ein Ja, Ja zu werden. Das Gute und das Böse sind zu sehr ineinander verschlungen, in der gottverlassenen Hochzeitsnacht zwischen Himmel und Hölle, die diese Menschheit gebar, um je wieder voneinander getrennt zu werden, um zu sagen, dies ist wohlgetan und jenes von übel. Dies führt zum Guten und jenes zum Schlechten. Zu spät. Wir können nicht mehr wissen, was wir tun. Welche Handlung unser Gehorsam oder unsere Auflehnung nach sich zieht. Welche Ausbeutung, was für ein Verbrechen an den Früchten klebt, die wir essen, am Brot und an der Milch, die wir unseren Kindern geben. Wir töten, ohne das Opfer zu sehen und ohne von ihm zu wissen. Und wir werden getötet, ohne dass der Mörder es weiß. Zu spät. Die Versuchung dieses Daseins war zu groß und der Mensch zu klein für die Gnade, die darin besteht, zu leben und nicht vielmehr nichts zu sein. Nun sind wir krank auf den Tod, vom Krebs unserer Taten zerfressen. Die Welt ist faul, Kommissär. Sie verwest wie eine schlecht gelagerte Frucht. Was wollen wir noch? Die Erde ist nicht mehr als Paradies herstellbar. Der infernalische Lavastrom, den wir in den lästerlichen Tagen unserer Siege, unseres Ruhms und unseres Reichtums heraufbeschworen haben und der nun unsere Nacht erhält, lässt sich nicht mehr in die Schächte bannen, denen er entstiegen ist. Wir können nur noch in unseren Träumen zurückgewinnen, was wir verloren haben. In den leuchtenden Bildern der Sehnsucht, die wir durch das Morphium erlangen. So tue ich denn Edith Marlock, ein 34-jähriges Weib, für die farblose Flüssigkeit, die ich mir unter die Haut spritze, die mir am Tag den Mut zum Hohn und in der Nacht meine Träume verleiht, die Verbrechen, die man von mir verlangt, damit ich in einem flüchtigen Wahn besitze, was nicht mehr da ist, diese Welt, wie ein Gott sie erschaffen hat. Sissa. Emmenberger, Ihr Landsmann, dieser Berner, kennt die Menschen und wofür sie zu brauchen sind. Er setzt seine unbarmherzigen Hebel an, wo wir am schwächsten sind, am tödlichen Bewusstsein unserer ewigen Verlorenheit. Gehen Sie jetzt! Gehen Sie jetzt! Die Ärztin lachte. Dann richtete sie sich auf, schön, stolz, unnahbar. Sie wollen das Schlechte bekämpfen und fürchten sich vor meinem Sissa, sagte sie, sich aufs Neue schminkend und pudernd, wieder an die Türe gelehnt, über der sinnlos und einsam das alte Holzkreuz hing. Sie schaudern schon vor einer geringen, tausendmal besudelten und entwürdigten Dienerin dieser Welt. Wie werden Sie erst ihn, den Höllenfürsten selbst, Emmenberger, bestehen? Und dann warf sie dem Alten eine Zeitung und ein braunes Kuvert auf das Bett. Lesen Sie die Post, mein Herr. Ich denke, Sie werden sich wundern, was Sie mit Ihrem guten Willen angerichtet haben. Vierzehntes Kapitel. Ritter, Tod und Teufel. Nachdem die Ärztin den Alten verlassen hatte, lag er lange unbeweglich. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Doch was ihm zur Zufriedenheit hätte gereichen sollen, flößte ihm Grauen ein. Er hatte richtig gerechnet, doch falsch gehandelt, wie er ahnte. Allzu sehr fühlte er die Ohnmacht seines Leibes. Er hatte 6 Tage verloren – 6 fürchterliche Tage, die seinem Bewusstsein fehlten. Emmenberger wusste, wer ihm nachstellte, und hatte zugeschlagen. Dann endlich, als Schwester Clary mit Kaffee und Brötchen kam, ließ er sich aufrichten, trank und aß trotzig das Gebrachte, wenn auch misstrauisch, entschlossen, seine Schwäche zu besiegen und nun anzugreifen. Schwester Clary, ich komme von der Polizei. Es ist vielleicht besser, dass wir deutlich miteinander reden. Ich weiß, Kommissär Berlach, antwortete die Krankenschwester, drohend und gewaltig neben seinem Bett. Sie wissen meinen Namen und sind demnach im Bilde. Dann wissen Sie wohl auch, weshalb ich hier bin. Sie wollen unseren Chef verhaften, sagte sie auf den Alten niederblickend. Den Chef. Und Sie werden wissen, dass Ihr Chef im Konzentrationslager Stutthof in Deutschland viele Menschen getötet hat. Mein Chef hat sich bekehrt. Seine Sünden sind ihm vergeben. Wieso? Fragte Berlach verblüfft. Das Ungeheuer an Biederkeit anstarrend, das an seinem Bette stand, die Hände über dem Bauch gefaltet, strahlend und überzeugt. Er hat eben meine Broschüre gelesen. Den Sinn und den Zweck unseres Lebenswandels. Eben. Das sei doch Unsinn, rief der Kranke ärgerlich. Emmenberger töte weiter. Vorher tötete er aus Hass, nun aus Liebe, entgegnete die Schwester fröhlich. Er tötet als Arzt, weil der Mensch im Geheimen nach seinem Tod verlangt. Lesen Sie nur meine Broschüre. Der Mensch muss durch den Tod hindurch zu seiner höheren Möglichkeit. Emmenberger ist ein Verbrecher, keuchte der Kommissär, ohnmächtig vor so viel Bigotterie. Die Emmentaler sind noch immer die verfluchtesten Sektierer gewesen, dachte er verzweifelt. Der Sinn und der Zweck unseres Lebenswandels kann kein Verbrechen sein. Schwester Clary schüttelte missbilligend den Kopf und räumte ab. Ich werde Sie als Mitwisserin der Polizei übergeben, drohte der Kommissär, zur billigsten Waffe greifend, wie er wohl wusste. Sie sind auf der Abteilung 3, sagte Schwester Clary Glauber, traurig über den störrischen Kranken, und ging hinaus. Ärgerlich griff der Alte zur Post. Das Kuvert kannte er. Es war jenes, in welchem Fortschick seinen Apfelschuss zu verschicken pflegte. Er öffnete und die Zeitung fiel heraus. Sie war wie immer seit 25 Jahren mit einer nun wohl rostigen und klapprigen Schreibmaschine geschrieben, mit mangelhaftem L und R. Der Apfelschuss, schweizerisches Protestblatt für das Inland samt Umgebung, herausgegeben von Ulrich Friedrich Fortschick, war der Titel. Dies gedruckt und darunter, nun mit der Schreibmaschine getippt, ein SS-Folterknecht als Chefarzt. Fünfzehntes Kapitel. Ein SS-Folterknecht als Chefarzt. Wenn ich nicht die Beweise hätte, schrieb Fortschick, diese fürchterlichen, klaren und unwiderlegbaren Beweise, wie sie weder ein Kriminalist noch ein Dichter, sondern allein die Wirklichkeit aufzustellen in der Lage ist, so würde ich genötigt sein, als Ausgeburt einer krankhaften Einbildungskraft zu bezeichnen, was hier die Wahrheit mich zwingt, niederzuschreiben. Der Wahrheit denn das Wort, auch wenn sie uns erblassen lässt, auch wenn sie das Vertrauen, welches wir immer noch und trotz allem in die Menschheit setzen, für immer erschüttert. Dass ein Mensch, ein Berner, unter fremdem Namen, in einem Vernichtungslager bei Danzig, seinem blutigen Handwerk nachging, ich wage nicht näher zu beschreiben, mit welcher Bestialität, entsetzt uns, dass er aber in der Schweiz einem Spital vorstehen darf, ist eine Schande, für die wir keine Worte finden und ein Anzeichen, dass es nun auch bei uns wirklich Matthäi am Letzten ist. Diese Worte mögen denn einen Prozess einleiten, der, obschon schrecklich und für unser Land peinlich, dennoch gewagt werden muss. Steht doch unser Ansehen auf dem Spiel, das harmlose Gerücht, Wir mauserten uns noch so ziemlich redlich durch die düsteren Dschungel dieser Zeit, zwar manchmal mehr Geld verdienend als gerade üblich mit Uhren, Käse und einigen nicht sehr ins Gewicht fallenden Waffen. So schreite ich denn zur Tat. Wir verlieren alles, wenn wir die Gerechtigkeit aufs Spiel setzen, mit der sich nicht spielen lässt, auch wenn es uns Pestalozzis beschämen muss, einmal selber auf die Finger zu bekommen. Den Verbrecher jedoch, einen Arzt in Zürich, dem wir keinen Pardon geben, weil er nie einen gab, den wir erpressen, weil er erpresste und den wir schließlich morden, weil er unzählige mordete, wir wissen, es ist ein Todesurteil, das wir niederschreiben. Diesen Satz las Berlach zweimal. Jenen Chefarzt einer Privatklinik, um deutlich zu werden, fordern wir auf, sich der Kriminalpolizei Zürich zu stellen. Die Menschheit, die zu allem fähig wird und die in steigendem Maße den Mord wie keine zweite Kunst versteht, diese Menschheit, an der schließlich auch wir hier in der Schweiz teilhaben, doch wir die gleichen Keime des Unglücks in uns tragen, die Sittlichkeit für unrentabel und das Rentable für sittlich zu halten, sie sollte endlich einmal an dieser durch das bloße Wort gefällten Bestie von einem Massenmörder lernen, dass der Geist, den man missachtet, auch die schweigenden Münder aufbricht und sie zwingt, ihren eigenen Untergang herbeizuführen. So sehr dieser hochtrabende Text Berlachs ursprünglichem Plane entsprach, der recht simpel und unbekümmert darauf ausgegangen war, Emmenberger einzuschüchtern, das andere würde sich dann schon irgendwie geben, hatte er mit der fahrlässigen Selbstsicherheit eines alten Kriminalisten gedacht, so unbestechlich erkannte er nun, dass er sich geirrt hatte. Der Arzt konnte bei weitem nicht als ein Mann gelten, der sich einschüchtern ließ. Fortschick schwebte in Todesgefahr, fühlte der Kommissär. Doch hoffte er, dass sich der Schriftsteller schon in Paris und damit in Sicherheit befinde. Da schien sich Berlach unvermutet eine Möglichkeit zu bieten, mit der Außenwelt in Verbindung zu treten. Ein Arbeiter betrat nämlich den Raum, Dürers, Ritter, Tod und Teufel in einer vergrößerten Wiedergabe unter dem Arm. Der Alte schaute sich diesen Mann genau an. Es war ein gutmütiger, etwas verwahrloster Mensch von nicht ganz 50 Jahren, wie er schätzte, in einer blauen Arbeitskleidung, der auch gleich die Anatomie abzumontieren begann. »Hey, kommen Sie her!« Der Arbeiter montierte weiter. Manchmal fiel ihm eine Zange auf den Boden oder ein Schraubenzieher, Gegenstände, nach denen er sich umständlich bückte. »Sie?« rief Berlach ungeduldig, da sich der Arbeiter nicht um ihn kümmerte. »Ich bin der Polizeikommissär Berlach. Verstehen Sie? Ich bin in Todesgefahr. Verlassen Sie dieses Haus, wenn Sie Ihre Arbeit beendigt haben. Und gehen Sie zu Inspektor Stutz, den kennt doch hier jedes Kind. Oder gehen Sie zu irgendeinem Polizeiposten und lassen Sie sich mit Stutz verbinden. Verstehen Sie? Ich brauche diesen Mann. Er soll zu mir kommen.« Der Arbeiter kümmerte sich immer noch nicht um den Alten, der mühsam in seinem Bett die Worte formulierte. Das Sprechen fiel ihm schwer. Immer schwerer. Die Anatomie war abgeschraubt und nun untersuchte der Arbeiter den Dürer, sah sich das Bild genau an. Bald aus der Nähe, bald hielt er es mit beiden Händen von sich weg, ein hohles Kreuz machend. Durch das Fenster fiel milchiges Licht. Einen Augenblick lang schien es dem Alten, er sehe hinter weißen Nebelstreifen einen glanzlosen Ball dahinschwimmen. Das Haar und der Schnurrbart des Arbeiters leuchteten auf. Es hatte draußen zu regnen aufgehört. Der Arbeiter schüttelte mehrmals den Kopf. Das Bild schien ihm unheimlich vorzukommen. Er wandte sich kurz zu Berlach und sagte in einer sonderbaren, überdeutlich formulierten Sprache ganz langsam, mit dem Kopf hin und her wackelnd: »Den Teufel gibt es nicht!« »Doch! Den Teufel gibt es, Mann. Hier in diesem Spital gibt es ihn. Hey, hören Sie doch! Man wird Ihnen ja wohl gesagt haben, ich sei verrückt und schwätze unsinniges Zeug, aber ich bin in Todesgefahr, verstehen Sie doch, in Todesgefahr! Dies ist die Wahrheit, Mann, die Wahrheit! Nichts als die Wahrheit!« Der Arbeiter hatte nun das Bild angeschraubt und kehrte sich zu Berlach um, grinsend, auf den Ritter zeigend, der so unbeweglich auf seinem Pferd saß, und stieß einige unartikulierte, gurgelnde Laute aus, die Bärlach nicht sofort verstand, die sich endlich aber doch zu einem Sinn formten. »Ritter Butch«, kam es langsam und deutlich aus dem verkrampften, schrägen Maul des Mannes mit dem blauen Kittel. »Ritter Butch«. Erst als der Arbeiter das Zimmer verließ und die Türe ungeschickt hinter sich zuschmetterte, begriff der Alte, dass er mit einem Taubstummen geredet hatte. Er griff zur Zeitung. Es war das Bernische Bundesblatt, das er entfaltete. Das Gesicht Fortschicks war das Erste, was er sah. Und unter der Fotografie stand Ulrich Friedrich Fortschick und daneben ein Kreuz.